Das Internationale Vorbereitungskomitee für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan 2017 veröffentlichte am 6. Oktober einen Appell an alle fortschrittlichen Menschen der Welt. Im Appell hieß es: Im bedeutsamen Jahr 2017 begeht man den 105. Geburtstag von Präsidenten Kim Il-sung und den 75. Geburtstag vom Herrn Kim Jong-il, die sich unsterbliche Verdienste um die Freiheit und Unabhängigkeit sowie das Erstarken und die Entwicklung Koreas und die Souveränitätssache der Menschheit erwarben und den 5. Jahrestag der Wahl von Herrn Kim Jong-un, Nachfolger von Kim Il-sung und Kim Jong-il, in die höchsten Ämter der Partei und des Staates Koreas. Mit dem Gebirge Baekdu, Symbol und Geist von Korea, werden der Präsident Kim Il-sung und die Herren Kim Jong-il und Kim Jong-un von den Koreanern unter den fortschrittlichen Menschen der Welt als große Menschen von Baekdusan und Sonne der Menschheit hochgewürdigt. Ihre Namen und Verdienste erstrahlen mit dem Vergehen der Zeit im vollen Glanze. Das Internationale Vorbereitungskomitee beschloss, im August des nächsten Jahres, in dem die Jahrestage der Befreiung Koreas durch den Präsidenten Kim Il-sung und des Beginns der Sungun-Revolution vom Herrn Kim Jong-il gefeiert werden, im Gebirge Baekdu und in Pyongyang den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan 2017, eine internationale Zusammenkunft der fortschrittlichen Menschen der Welt zu veranstalten. Aus Anlass der bedeutsamen Feiertagen im Jahr 2017 soll man internationale Festveranstaltungen zur Würdigung der unsterblichen Verdienste der großen Menschen von Baekdusan aktiv durchführen und dadurch eine heiße Atmosphäre der Lobpreisung der großen Menschen herrschen lassen. Vor allem soll man im Januar des nächsten Jahres den Geburtstag vom Herrn Kim Jong-un feierlich begehen. Und nach dem Tag des leuchtenden Sterns und dem Tag der Sonne soll man bis zum Geburtstag der Frau Kim Jong-suk im Dezember die bunten politisch-kulturellen Aktivitäten entfalten. So soll man für eine festliche Stimmung im ganzen Jahr 2017 sorgen. Man soll die unvergänglichen Verdienste der großen Menschen von Baekdusan von Jahrhundert zu Jahrhundert weltweit überliefern und die internationalen Solidaritätsaktionen für die Unterstützung der gerechten Sache der Koreaner im Weltmaßstab umfangreich durchführen.